Aus Anlass des 23. Todestages von Genossin Kim Il-sung brachten die ausländischen Zeitungen und Internet-Homepages Sonderbeiträge. Die deutsche Zeitung Rote Fahne in der Juli-Ausgabe veröffentlichte mit dem Sonnenporträt von Kim Il-sung, die tansanische Uhur und die Internet-Homepages der All-Indisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der deutschen antiimperialistischen Plattform und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdosan mit seinem Sonnenporträt und Bild Sonderbeiträge unter den Überschriften wie »Die Sonne der Menschheit, Vater aller Menschen«. Auch auf den Internet-Homepages der deutschen Gruppe zum Studium der koreanischen Kultur, der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der spanischen Sozialideologie-Studiengruppe Madrid, der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria erschienen die Beiträge über die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung um das Vaterland und Volk, die Epoche und Geschichte.